gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spieß. Im 49 Meter Europaband. Machabu auf 61,50. Jazz-Alben, die man gehört haben muss, ein Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, präsentiert von Radio Marabu. Heute mit Swiss Movement von Les McCann und Eddie Harris. Zwei gestandene Musiker, die noch nie vorher zusammengespielt hatten, beschließen, spontan eine Jazz-Session zu geben. Ohne Probe, ohne vorherige Absprache mit ihren Mitmusikern. Und schaffen auf dem Stand ein Meisterwerk des Jazz. Vor allem das erste Stück des Albums, die furiose Anti-Vietnam-Hymne Compared to What, entwickelt vom Start weg einen unwahrscheinlichen Drive. Nach Les McCanns Piano-Einleitung übernimmt Harris Saxophon. Nach einigen eher zögerlichen Tönen donnert er mit elementarer Kraft los, arbeitet sich grunzend durch das Thema, untersucht die Feinheiten der Melodie, um dann jubilierend an den Trompeter Benny Bailey zu übergeben. Die beiden Bläser wechseln sich mit euphorisch gerufenem Soli ab. Unentwegt angetrieben von Bassisten und Drummer, die ebenfalls in Topform sind. Hin und wieder greift McCann mit markanten Akkorden in das Geschehen ein und brilliert mit Blues im Gesang. Ein beglückendes Highlight des Jazz. Possession is the motivation that is hanging up The goddamn nation looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what? Come on, baby. Slaughterhouses are killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies kissing dogs. I hate the human love of that stinking mud. I can't use it. Trying to make it real compared to what? Come on, baby. Just what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Half of one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all without wonder. God damn it, I'm trying to make it real compared to what? Suck it to me. Sunday sleeping nod, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some kind of nut. I can't use it. I'm trying to make it real compared to what? Unwed mothers need abortion. Kind of brings to my old young King Tut. He did it now. Trying to make it real compared to what? Don Dean, Leroy Vinegar, Benny Bailey, Eddie Harris. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Ein Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, präsentiert von Radio Marabu. Die heutige Folge heißt Karma. Das ist eine Platte von Pharoah Sanders. Wie viele US-amerikanische Musiker war auch Pharoah Sanders in der Jugend durch afroamerikanische Kirchenmusik geprägt worden, also durch Gospel und Spiritual. Dies schlug sich immer wieder in seiner späten Karriere als Jazzmusiker wider. Gerade für die Strukturen Ästhetik des Free Jazz sollten diese spirituellen Rituale große Bedeutung erlangen. Sein Meisterwerk ist das Album Karma. Es hat in etwa den Stellenwert, den das Album A Love Supreme für John Coltrane hat. Das Stück The Creator Has a Master Plan, zu dem Leon Thomas, der Sänger, den Text geschrieben hatte, ist eine ausufernde Hymne, die sich in gemäßigten Saxophonlinien langsam emporschraubt. Bass, Schlagzeug und Percussion lassen ein vielfältiges Rhythmus-Panorama schillern. Als Leon Thomas Gesang einsetzt und schließlich in sein markantes Jodeln übergeht, steigert sich das Saxophon zu immer intensiveren Eruptionen und wird gleichzeitig enorm innig im Ausdruck. Spirituelle Hingabe in höchster Form. Thank you. And happiness for every man. The Creator has a working plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator makes but one demand, peace and happiness through all the land. The Creator makes but one demand, happiness through all. Thank you. on demand. Peace and happiness through all the land. The Creator make but one demand. Happiness through all. Heute sprechen wir über eine Musik, die so schön brodelt und wetterleuchtet wie kaum eine sonst. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, ein Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, präsentiert bei Radio Marabu, heute mit Bitches Brew von Miles Davis. Es lag in der Luft und ab Mitte der 60er Jahre experimentierten Rock- und Jazzmusiker mit Verbindungen ihrer jeweiligen Stile. Aber es blieb lange Zeit unbefriedigend. Irgendwie packte es weder die Zuhörer noch die Musiker. Es musste ein Genie wie Miles Davis kommen, um das erste meisterliche und bis heute unübertroffene Album des Fusion Jazz zu schaffen. Mitte August 1969 fand das Woodstock Festival statt. Nur zwei Tage später ging Miles Davis mit seiner Band ins Studio und nahm die erste Bitches Brew Session auf. Er hatte seine Band mal wieder komplett neu umgebaut und durch viele Gastsolisten erweitert. Neben den elektrischen setzte er auch indische Instrumente ein, dazu lateinamerikanische Percussion. Die meisten Stücke dauerten ungewohnt lange, statt Songstrukturen waren sie durch freie Improvisation geprägt. Bitches Brew war künstlerisch und kommerziell sofort ein Riesenerfolg. Der Hörer fühlte sich in einen Dschungel versetzt, taucht in ein elektronisches Urwaldgewitter ein. Überall ertönen nie gehörte Klänge, gurrende Laute, spitze Aufschreie, perlende Tonkaskaden. Schrilles Trommelgewitter, bedrohliche Grundtöne, magisch. Eine ganz neue Klangwelt. Thank you. Radio Marabu präsentiert 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Ein Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, heute mit dem Album Red Clay von Freddie Hubbard. 1970 war eine Übergangszeit. Mit Miles Davis im Vorjahr aufgenommenen Album In a Sound Way hatte eine gewaltige tektonische Verschiebung stattgefunden. Die elektrischen Crossover-Klänge wurden von den Fusion- und Soul-Jazz-Musikern begierig aufgenommen, dominierten den Jazz bis in die 80er Jahre. In vorderer Linie der Trompeter Freddie Hubbard aus Indianapolis. Die Plattenhülle erscheint schon farblich expressiv und rätselhaft, genauso wie die Musik. Jedes Stück ist ein Juwel. Herbie Hancock lässt unentwegt funkige Grooves aus seinem E-Piano strömen. Joe Henderson, Tenorsaxophon, driftet mit bluesgetränkten Ausflügen in einen energiegeladenen Sog. Ron Carters Basslinie variiert die Songs unablässig, liefert sowohl die Basis für die Solisten als auch Anregung für Neuentwicklung. Freddie Hubbard selbst war bei den Aufnahmesessions auf dem Höhepunkt seines Könnens, spielte atemberaubende Soli mit stichflammenartigen Tönen, die ihn zum Vorbild einer ganzen Generation junger Trompeter machen sollten. Eine Sternstunde nicht nur des Fusion Jazz. Thank you.